Sie hören Lass doch das Ewige fragen von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Lass doch das Ewige fragen, verehrter alter Freund. Ich will von selbst schon sagen, was mir vonnöten scheint. Du sagst vielleicht dagegen, man fragt doch wohl einmal. Gewiss, nur allerwegen ist mir's nicht ganz egal. Bei deinem Fragestellen hat eines mich frappiert. Du fragst so gern nach Fällen, wobei ich mich blamiert.